Hallo, hallo and good morning all over the world. Hallo, hallo und guten Morgen überall auf der Welt. I just found out that somebody from Croatia is listening to us too. Ich habe gerade herausgefunden, dass auch jemand aus Kroatien zuhört. All over the world, hello, hello. Auf der ganzen Welt sage ich Hallo. So, yesterday we talked about how employees should be. Gestern sprachen wir darüber, wie Angestellte sein sollten. But look how real powerfully Paul continues. Schau, wie Paulus kraftvoll fortfährt. Not just when their employers are watching. Und zwar nicht nur, wenn sein Arbeitgeber zuschaut. That means if you would have Christians employed, nobody needs security cameras anymore. Das bedeutet, wenn du Christen angestellt hättest, bräuchte niemand mehr Sicherheitskameras. Because whether the boss watches or not makes no difference in your attitude towards his work. Es macht keinen Unterschied in deiner Einstellung zur Arbeit, ob der Chef zusieht oder nicht. You know, you do this whether he's watching or not. Du tust das, egal ob er zuschaut oder nicht. You know, a true servant, you will find out like this. Einen wahren Diener erkennst du wie folgt. Somebody who serves when nobody sees it and he doesn't want anybody to find out either. Er dient, wenn es niemand sieht, und er will auch nicht, dass es jemand herausfindet. That's what Paul is telling us here. Genau das sagt uns Paulus hier. But then he continues and he says, not in pretense, but faithful in all things. Dann sagt er weiter, und nicht zum Schein, sondern treu in allen Dingen. What does it mean, not in pretense? Was bedeutet nicht zum Schein? Ah, you see, it has to do with love with a hook. Ah, es hat mit der Liebe zum Haken zu tun. We can actually do the right thing, obey the word of God here, but do it from the wrong motive. Wir können tatsächlich das Richtige tun und dem Wort Gottes gehorchen, aber wir tun es aus einer falschen Motivation heraus. We can do it so that the boss likes us, or we can do it so that we get a pay raise. Wir können es tun, damit der Chef uns mag oder damit wir eine Gehaltserhöhung bekommen. And Paul said we should not do that. We should not pretend that we are something and in reality are something else. Wenn Paulus sagt, tut das nicht, dann sollten wir nicht vorgeben, jemand zu sein und in Wirklichkeit sind wir jemand anderes. So that means whether our boss is here or not, he can always 100% rely because we don't pretend. Das bedeutet, egal ob ein Chef da ist oder nicht, er kann sich immer zu 100% auf uns verlassen, weil wir uns nicht verstellen. But faithful in all things. Sondern treu in allen Dingen. You know, when I read this, I immediately think of an employee that is written in the Bible that acted like that. Wenn ich das lese, dann fällt mir sofort ein Angestellter ein, von dem in der Bibel geschrieben steht, dass er sich so verhalten hat. Joseph. I mean, Joseph. He served just like that. Josef hat genau so gedient. Even when his boss didn't see it, he says, I cannot do this before my God. Auch wenn sein Chef es nicht gesehen hat, sagte er, ich kann das vor meinem Gott nicht tun. He was faithful in everything. Er war in allem treu. So you need to make sure that at the place you work, you show Christ's character. Du musst dafür sorgen, dass du an deinem Arbeitsplatz den Charakter Christi zeigst, widerspiegelst. You should be the first one there and the last one out. Du solltest der Erste sein, der kommt und der Letzte, der geht. Without Kevin insisting on getting paid extra. Ohne darauf zu bestehen, extra bezahlt zu werden. Every place you go at your workplace, you should leave it better than you found it before you got there. Jeden Platz, den du bei deiner Arbeit betrittst, solltest du besser verlassen, als du ihn vorgefunden hast. You should always try to find out what is the heart of your employer and then listen well and do it. Du solltest immer versuchen herauszufinden, was deinem Arbeitgeber am Herzen liegt, gut zuhören und es dann tun. You know, so many people have the attitude, ah, it's not my company, so who cares? So viele Menschen haben die Einstellung, ach, es ist nicht mein Unternehmen, also wen kümmert's? We cannot do this as Christians. Als Christen können wir uns nicht so verhalten. Look, but he continues in the same train of thought. Schau, er fährt mit dem gleichen Gedankengang fort. For we are to live our lives with pure hearts in the constant awe and wonder of our Lord God. Denn wir sollen unser Leben mit reinem Herzen in ständiger Bewunderung und Staunen vor Gott, unserem Herrn, leben. You see, in simple words, he says, guys, at the end of the day, it's not even about the employer and the employee. It's all about God. In einfachen Worten sagte, letztendlich geht es nicht einmal um den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer, sondern um Gott. You know, there is such a lack of true fear of God. Es mangelt an echter Gottesfurcht. And another translation actually translates the awe and wonder of our Lord God as the fear of God. Eine andere Übersetzung übersetzt in ständiger Bewunderung und Staunen vor Gott, unserem Herrn, mit die Furcht des Herrn. And you know, and that is actually what it also says in the original. So steht es auch im Original. In fact, the thing that says the awe and wonder of God in the Greek is the word phobeo. Im Griechischen steht für in ständiger Bewunderung und Staunen vor Gott das Wort phobeo. That's a very strong word. Das ist ein sehr starker Begriff. So phobia is not we are terrified that God might get angry at us if we are not good employees. Phobia bedeutet nicht, dass wir große Angst davor haben, dass Gott wütend auf uns werden könnte, wenn wir keine guten Angestellten sind. Even though this is the only way this word phobia is used today in a negative sense. Auch wenn dies die einzige Art ist, wie das Wort Phobia heute im negativen Sinn verwendet wird. But we should live in the constant awe and wonder of our Lord and God. And this is what this means. Wir sollten in ständiger Bewunderung und Staunen vor unserem Herrn leben, denn das ist die Bedeutung. We should always have this healthy fear to displease him. Wir sollten immer diese gesunde Furcht haben, ihm zu missfallen. Think. Überleg mal. What would happen if you would all go to work like this? Was würde geschehen, wenn wir alle so zur Arbeit gehen würden? Lord, I hope today I will not displease you how I am working. Herr, ich hoffe, ich werde dir heute nicht missfallen, wie ich arbeite. Guys, we do apologize for the background noise. Wir entschuldigen uns für die Hintergeräusche. We have no control over it. Darüber haben wir keine Kontrolle. But what would happen if every Christian would go to work just like this? Was würde passieren, wenn jeder Christ so zur Arbeit gehen würde? Lord, your greatness, your purity, your holiness have gripped my heart. I love you so much. Herr, deine Größe, deine Reinheit, deine Heiligkeit haben mein Herz ergriffen. Ich liebe dich so sehr. And today I am terrified to displease you because of how deeply you love me. Und heute habe ich große Furcht, dir zu missfallen, weil du mich so sehr liebst. So everything I do, everything I say in my workplace, I will do it so that you can be pleased and honored. Deshalb werde ich alles, was ich an meinem Arbeitsplatz tue und sage, so tun, dass du geehrt werden kannst. Listen to me, I have a dream that Christians like this fill the world. Hör zu, ich habe einen Traum, dass solche Christen die Welt erfüllen. I have a dream that secular bosses put adverts in the newspaper saying, this position is for hire, but it has to be a Christian. Ich träume davon, dass säkulare Chefs Anzeigen in der Zeitung schalten, in denen steht, diese Stelle ist zu besetzen, aber es muss ein Christ sein. Why? Warum? Not because of discrimination that we think Christians have to be chosen over non-Christians. Nicht wegen der Diskriminierung, weil wir denken, dass Christen vor Nicht-Christen ausgewählt werden müssen. But because every businessman knows, if I hire a Christian, that's the service I get. Sondern weil jeder Geschäftsmann weiß, wenn ich einen Christen einstelle, ist das die Leistung, die ich bekomme. So he's simply hiring the best people. So stellt er einfach die besten Leute ein. I'll see you tomorrow. Bis morgen.